Kundgabe 3603. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.11.1945. Der Satan weiß, dass er nicht mehr lange Zeit hat. Teufel in der Endzeit. Die Pforten der Hölle öffnen sich desto weiter, je näher das Ende heranrückt. Alle Kräfte der Finsternis entfalten sich und stürmen auf die Menschen ein. Und der Fürst der Unterwelt hat große Macht. Er sieht sich am Ende seiner Zeit und sucht diese noch auszunützen in jeder Weise. Und die Menschen in ihrer Willensschwäche gebieten ihm nicht Einhalt, sondern sie sind ihm willige Diener, die er bestimmt zu gottwidrigem Handeln, um sie von Gott auf immer zu trennen. Der Fürst der Unterwelt weiß, dass er nicht mehr lange Zeit hat. Unwiderruflich wird seine Macht gebrochen, so das Ende dieser Erde herangekommen ist. Und an dem Wüten des Satans ist es zu erkennen, dass das Ende nicht mehr weit ist. Die grausamsten Geschehen häufen sich, es werden Taten ausgeführt, die niemand zuvor für möglich hielt. Vor nichts schrecken die Menschen zurück, und sie erkennen selbst nicht mehr, in welcher Tiefe sie sich befinden, in welche Tiefe sie hineingezogen sind von einer Macht, die außerhalb jeder göttlichen Ordnung steht, die gänzlich bar jeder Liebe ist und die auch in den Herzen der Menschen jeden Liebesfunken erstickt, die jedes Flämmchen verschüttet, das noch glimmt im Verborgenen. Es ist eine Zeit grenzenlosen Hasses und krassester Lieblosigkeit. Die Menschen leben nicht mehr wie Brüder untereinander, sondern sie feinden sich an in jeder Weise. Und nur wenige halten zusammen und lassen sich nicht geistig vergewaltigen. Das heißt, sie wehren sich gegen die Übergriffe des Satans und flüchten zu Gott, ihn um Hilfe bittend gegen den Feind ihrer Seelen. Und in diesen ist die Liebe noch nicht erstickt. Und ihr Handeln entspricht den Geboten Gottes. Und darum werden sie vom Feind ihrer Seelen ganz besonders bedrängt in der letzten Zeit. Und zwar durch die Mitmenschen, die den Willen dessen ausführen, der sie verderben will. Die Hölle hat ihre Pforten geöffnet. Zahllose Teufel kommen hindurch und begeben sich in Erdennähe. Ihren giftigen Hauch auf dieser verbreitend und zu nützen nach dem Willen ihres Herrn. Und bereitwillig werden sie aufgenommen. Die Menschen selbst geben ihnen Spielraum. Sie dulden sie nicht nur in ihrer Nähe, sondern sie treten ihnen freiwillig den Boden ab, darin sie böse Saat ausstreuen und ihn gänzlich vergiften können. Sie öffnen ihre Herzen und wehren sich nicht wieder die, die sie zu verderben suchen. Und kommt ein Diener des Herrn, die Menschen zu warnen vor jenen Kräften der Unterwelt, sie zu ermahnen, die Türen zu schließen und nur dem Gott der Liebe Eingang zu gewähren, so werden sie ungehört von der Tür gewiesen. Ihrer Worte wird nicht geachtet, und der Fürst der Unterwelt trägt den Sieg davon. Und dies allein durch den Willen der Menschen, der frei ist und über sich selbst bestimmen kann. Und das Ende rückt immer näher heran. Gottes Sprache wird noch zuvor eindringlich zu vernehmen sein, jedoch auch nur wenig Beachtung finden, weil die Menschen schon zu sehr im Banne dessen liegen, der sie hinabzuziehen sucht in das Reich der Finsternis. Und das Licht wird nicht beachtet, das zu gleicher Zeit strahlend hell von oben zur Erde herabströmt. Und darum gibt es kein Aufhalten mehr, die Erlösungsperiode geht zu Ende, um von einer neuen Epoche abgelöst zu werden. Der Satan wird gebunden und jeglicher Kraft beraubt, und mit ihm alles Geistige, das ihm hörig ist, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Amen.